Deutschland ist ein reiches Land. Die eine Hälfte der Antwort lautet, insgesamt ist Deutschland ein sehr reiches Land. Die privaten Vermögen wachsen kontinuierlich, auch wenn genaue Zahlen schwer zu erheben sind. Zählt man alle bekannten privaten Geldvermögen in Deutschland zusammen, steht unterm Strich die gigantische Zahl von 7.617 Milliarden Euro allein an Bargeld, Bankeinlagen, Wertpapieren und Ansprüchen gegen Versicherungen und Pensionseinrichtungen. Im statistischen Durchschnitt besaß also vom Baby bis zur Greisin in Deutschland jede Person im Jahr 2021 rund 90.000 Euro. Die Unternehmensberatung Boston Consulting Group kommt sogar auf 7.900 Milliarden Euro. Dazu addieren sich noch 11.500 Milliarden an nicht flüssigen Vermögenswerten wie Immobilien. Zieht man die Schulden von rund 2.000 Milliarden Euro ab, gehören allen Menschen in Deutschland zusammen immer noch 17.600 Milliarden Euro. Das ist mehr als das 35-fache des Bundeshaushalts von 2021 und ergibt ein durchschnittliches Privatvermögen von sogar 215.000 Euro pro Person. Pro Haushalt kommt eine aktuelle Schätzung auf 420.000 Euro. Alles in Butter also? Das Vermögen ist sehr ungleich verteilt. Dieser gleichmäßig übers Land verteilte Reichtum ist nur eine theoretische Größe und hat mit der Wirklichkeit nicht viel zu tun. Nur im statistischen Durchschnitt sind seine BürgerInnen sehr wohlhabend. Das ist ein großer Unterschied, denn ziemlich viele Leute in Deutschland haben überhaupt kein Vermögen. Was sie pro Monat einnehmen, benötigen diese Menschen, um das Nötigste zu bezahlen, also etwa Miete, Lebensmittel und das Deutschland-Ticket für den Nahverkehr. Weil das Geld so knapp ist, haben sie keine Chance, etwas anzusparen. Und wenn die Waschmaschine ersetzt werden muss oder sie eine hohe Stromrechnung begleichen müssen, haben sie ein Problem. Im statistischen Umkehrschluss bedeutet das gleichzeitig, dass in Deutschland auch Leute leben, die ein Vielfaches dieser 90.000, 215.000 oder 420.000 Euro besitzen. Allerdings sind das nur sehr, sehr wenige Menschen. Deswegen führt das populäre Bild von der Schere zwischen Arm und Reich auch in die Irre. Die beiden Klingen der Schere sind alles andere als gleich groß. Denn in Deutschland haben einige wenige Menschen sehr viel und sehr viele haben fast nichts. Die Schere sieht also eher aus wie der Schnabel eines Pelikans. Die exakte Antwort lautet darum, dass in unserem in der Summe sehr reichen Land einige wenige Menschen leben, die extrem große Vermögen besitzen. Dann gibt es einige Menschen, die von dem leben, was sie verdienen und damit so gut über die Runden kommen, dass sie ein paar finanzielle Polster bilden können. Die viel zitierte Mitte der Gesellschaft. Und dann gibt es erschreckend viele Menschen, die gar kein Vermögen haben und auch keine Möglichkeit, eines aufzubauen. Diese Gruppe wird immer größer. Vom großen, fetten Kuchen des Wohlstands in Deutschland bekommen die Menschen also nicht mal annähernd gleich viel ab. Wir verteilen den Wohlstand so ungerecht, dass ein paar wenige vor lauter Sahne den Horizont nicht mehr sehen und ziemlich viele so kleine Krümel bekommen, dass sie sich fragen, ob es überhaupt eine Torte gibt. Der Gini-Koeffizient ist ein statistisches Maß für die Ungleichverteilung in einer Gruppe. Beispielsweise also für die mehr oder weniger ungleiche Verteilung des Vermögens oder der Einkommen in einer Bevölkerung. Sehr vereinfacht funktioniert die Abbildung der Ungleichverteilung des Vermögens mit dem Gini-Koeffizienten so. Ist dieser für ein Land bei Null, besitzen alle BewohnerInnen gleich viel. Je höher die Zahl ist, desto ungleicher ist die Verteilung und desto weiter ist die Schere zwischen Arm und Reich geöffnet. Die Art, wie sich der Gini-Koeffizient von Jahr zu Jahr verändert, zeigt, ob die Ungleichheit größer oder kleiner wird. 2012 lag der Gini-Koeffizient für das Einkommen in Deutschland bei 28,3. Bis 2021 war er mit kleinen Schwankungen auf 30,9 gestiegen. Deutschlands Reiche verdienen also immer mehr und Deutschlands Arme immer weniger, sodass sie immer ärmer werden. Und die Armen werden immer zahlreicher. Was das genau bedeutet, haben wir mit einem Experten besprochen. Professor Dr. Marcel Fratscher.